Kundgabe 6311. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.07.1955. Rechte Liebe ist Leben. Das Gesetz der Ordnung ist Liebe. Der Inbegriff der Seligkeit ist Liebe. Und Gott in seiner Ursubstanz ist Liebe. Und alles, was sich diesem Gesetz unterwirft, wird selig und mit Gott vereint sein. Und das bedeutet, im Besitz von Kraft zu sein und im Licht der Wahrheit zu stehen. Es bedeutet, als göttliches Wesen schaffen und gestalten zu können, in höchster Weisheit und herrschen zu können über Welten und deren Bewohner, die einem durch die Liebe vollkommen gewordenen Wesen zur Obhut übergeben werden, das sich nun an diesen betätigen kann, in erlösendem Sinn. Die Vollkommenheit also kann nur erreicht werden durch Liebe. Und zur Vollkommenheit gehört der ununterbrochene Empfang von Licht und Kraft aus dem Urquell, aus Gott. Ein solcher Vollkommenheitszustand ist dem Menschen auf der Erde nicht annähernd zu beschreiben, solange er selbst nicht dieser Vollendung nahe ist. Er kann sie erreichen noch auf Erden, denn jeder Mensch kann in der Liebe leben. Doch kein Mensch wird dazu gezwungen. Und freiwillig streben nur wenige dieses Ziel an. Denn ihre verkehrt gerichtete Liebe hindert sie daran. Und diese verkehrt gerichtete Liebe ist also die Mauer zwischen Licht und Finsternis, zwischen Seligkeit und Qual, zwischen Kraftfülle und gänzlicher Schwäche und Unfähigkeit zu beglückendem Tun. Wo nun die Liebe noch verkehrt gerichtet ist, hat weder Licht noch Kraft Eingang. Denn die verkehrt gerichtete Liebe ist das wirksamste Mittel des Gegners von Gott, die Rückkehr zu ihm zu verhindern und also den Kraftquell den Menschen unzugänglich zu machen. Die verkehrt gerichtete Liebe ist das Erbübel, an dem die Menschen kranken seit Adams Fall. Und von dem sie nicht eher befreit sind, bis sie den einen um Beistand bitten, dessen Liebe recht gerichtet war und der alle Menschen auffordert, ihm nachzufolgen. Dieser hat die Menschen belehrt, wohin sie ihre Liebe richten sollen. Er hat ihnen das rechte Evangelium verkündet, als er auf Erden wandelte. Er hat den Menschen die rechte Liebe vorgelebt, und er ist für die Willensstärkung der Menschen gestorben am Kreuz, um ihnen zu zeigen, was rechte Liebe vermag und was sie zur Folge hat, die Auferstehung zum ewigen Leben. Denn Leben heißt, im Besitz von Licht und Kraft wirken und schaffen zu können in höchster Seligkeit. Weil der ewige Lebensquell nun ununterbrochen das Licht und die Kraft ausströmt, auf ein Wesen, das durch die Liebe sich ihm gänzlich angeschlossen hat. Dieser Kraftquell nun ist euch Menschen erschlossen worden durch den Kreuzestod Jesu. Die Liebe aber müsstet ihr selbst üben, um zu jenem Quell zu gelangen, der euch nun fortgesetzt speiset, der euch ein ewiges Leben schenkt in Seligkeit. Darum kämpfet an gegen die Ich-Liebe, gegen die verkehrt gerichtete Liebe, die als Ziel nur alles das kennt, was dem Gegner von Gott angehört. Kämpfet dagegen an, denn es bringt euch nur den Tod. Doch bittet Jesus Christus, dass er euch hilft, in der Liebe zu leben, die er gepredigt hat. Bittet ihn um Kraft und Stärkung eures Willens. Schließet euch ihm an und folget ihm, und euer Erdenweg wird sicher führen in das Tal des Lebens. Denn dafür ist er gestorben am Kreuz, dass euch die Kraft dazu geschenkt werden kann, die euch als gefallenen Wesen mangelt, solange ihr noch in den Banden dessen seid, der Gottes Gegner ist. Jesus Christus wird euch aus diesen Fesseln lösen. Jesus Christus wird euch den Weg zu Gott führen, zur endgültigen Vereinigung mit Gott, die er selbst auf Erden schon gefunden hatte. Denn der Mensch Jesus lebte auf Erden ein rechtes Liebeleben und gestaltete sich selbst dadurch zur Hülle, die Gott selbst nun beziehen konnte, um für die Menschen zu leiden und zu sterben, auf dass sie das ewige Leben erlangen. Amen.